Die Entdeckung der Spiegelneuronen Anfang der 90er Jahre durch italienische Neurowissenschaftler lieferte die anatomische Verortung dieser Superfähigkeit. Die Hirnareale zur Produktion einer gewissen Handlung oder eines Gefühls sind identisch mit denen, die wir benutzen, wenn wir die Handlung oder das Gefühl bei einem anderen wahrnehmen. Diese Spiegel sind jedoch keine Einbahnstraße und hier wird es magisch. Zuerst verstehe ich als Kleinkind, dass es andere Wesen gibt, die einen Geist haben, der mich spiegelt und mit mir über diese Spiegelungen kommunizieren kann. Dann lerne ich, dass auch ich andere spiegeln und mit ihnen darüber kommunizieren kann. Also muss auch ich einen Geist, ein Bewusstsein haben. Somit sehe ich in der Spiegelung im anderen überhaupt zum ersten Mal, dass ich bin. Die anderen kommen zuerst, das Selbst kommt danach, so Wolfgang Prinz. Diese Quelle an Informationen über uns selbst ist deshalb so unschätzbar, weil sie unsere einzige ist, wenn wir wissen wollen, wer wir eigentlich sind. Die Antwort des erzählenden Affens lautet: Wir sind jene Person, von der wir meinen, dass wir sie auf der Bühne des Bewusstseins der anderen darstellen. Wir sind, was wir glauben, was andere sich von uns erzählen. Auch deshalb weinte Odysseus. Der kanadische Soziologe Irving Goffman hat schon 1956 genau diese Metapher zum Titel seiner Studie »Wir alle spielen Theater, die Selbstdarstellung im Alltag« gemacht. Auch er geht davon aus, dass dieses zugeschriebene Selbst ein Produkt einer erfolgreichen Szene und nicht ihre Ursache ist. Oder wie die Autorin Gia Tolentino Goffman paraphrasiert: Das Selbst ist kein festes, organisches Ding, sondern eine dramatische Wirkung, die aus einer Performance hervorgeht. Nach Goffman kennen und erkennen Menschen gewisse Rollen, man könnte auch sagen Narrative, in die sie sich fügen und die sie auszufüllen versuchen. Wir kennen alle die Dinge, die wir über uns erzählen, wenn wir jemanden auf einer Party neu kennenlernen, bei einem Bewerbungsgespräch oder bei einem Date. Wir haben ein Set an Geschichten, die wir über uns erzählen, als Beschreibungen dessen, wer wir zu sein glauben. Wo wir herkommen, was wir erreicht und erlebt haben, was wir noch vorhaben. Diese kleinen und großen Stories wiederholen wir, manchmal sogar wörtlich, im Laufe unseres Lebens unendlich oft, vor uns selbst und anderen. Eine Kongruenz zwischen dieser Selbsterzählung und dem, wie andere uns beschreiben würden, ist uns so wichtig wie kaum ein anderer sozialer Zusammenhang. Doch wozu das alles? Wozu haben wir diese Spiegelsysteme und die daraus resultierende Idee unseres Selbst? Wolfgang Prinz bietet eine atemberaubende Erklärung an. Menschen sind soziale Wesen. Wir leben zwingend zusammen. Damit es in dieser Gemeinschaft nicht drunter und drüber geht, begründen wir kollektive, normative Systeme zur Regulation des Individualverhaltens, also Gesellschaften. Dabei müssen private Handlungen möglichst effizient und ohne ständige, explizite Verhandlung an öffentliche Normen angepasst werden. Eine Spezies von eigensinnigen Egoisten wird kaum überleben. Eine Spezies, deren einzelne Mitglieder jeweils ein Selbstkonzept besitzen, das nur über das Kollektiv und dessen Wahrnehmung funktioniert, schon eher. Der innere Erzähler ist also ein immenser evolutionärer Vorteil. Und hier bringt Prinz ausgerechnet den freien Willen ins Spiel.